Blockcast Black Stories, Folge 10 vom Juli 2008. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von blog.über.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Black Stories Podcasts. Oh ja, heute was ganz anderes, was völlig Unerwartetes, denn wir haben Post bekommen. Der Postbote war da. Ja, vielleicht sagst du nochmal kurz, wer wir sind. Ja, stimmt. Gut, dass du auch... Aber nein, brauchst du gar nicht, weil... die kennen ja uns, die Leute. Genau. Ja. Unsere Stammhörer kennen uns, aber für die, die nicht unsere Stammhörer sind, die haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder nochmal die alten Folgen anhören oder wir sagen einfach mal... Dass du der René bist. Und du der Stefan. Richtig. Hallo. Hallo. Ja. So, dann, ja, wir haben Post bekommen, René. Genau, vom Moses Verlag. Richtig. Und zwar ein neues Black Story Spiel. Niegelnagelneu. Und es war viel größer als die anderen. Ja, auf jeden Fall. Da ist viel mehr drin. Eine Riesenkiste. Beschreib mal ungefähr, hast du eine Anmessung her? Warte. ja, nee, es ist auf jeden Fall, es ist, die Kiste ist schon recht groß. Ja, und also auch sehr gut viel größer gemacht. Als ein Kartenspiel. Tolles Material, finde ich. Es ist nämlich gar kein Kartenspiel. Nein, nicht es nur. Es ist ein Brettspiel. Ja, ein Gesellschaftsspiel für den Samstagabend. Das erste Black Stories Brettspiel. Ich bin so aufgeregt. Wie geil ist das denn? Lass uns mal die Kiste aufmachen. Also ja, René, guck doch mal in die Kiste. Ja, also wir gucken mal rein. Und zwar in der Kiste befindet sich die Bedienungsanleitung. Lag es da so lose drin oder was? Ich habe die schon heimlich aufgemacht. Okay. Ich konnte nicht an mich halten. Ja. Und also ein, qualitativ sehr hochwertig. Muss ich ein sagen. Spielbrett, dafür, dass es irgendwie in Japan oder China... Nee, in Japan ist ja Blödsinn. Also erstmal muss man sagen, wir haben eine Anleitung ist drin. Dann hast du jetzt ein hier Spielbrett, was bekommen. Und zwar ein Messer in der Mitte. Oh, mit blutigem Messer. Und das Messer kann man drehen. Also es zeigt dann Prinzip auf eins der vielen Felder, die im Kreis angeordnet das sind. Das Glücksradprinzip, ne? Genau. Im Prinzip ein Kreis mit verschiedenen Symbolen und hier Zahlen. Sind ja schon Blutflecken drauf. Aber ist schon getrocknet. Ja. Und ein Messer in der Mitte. Die Symbole gehen wir im Detail dann nachher mal durch. Ne? Genau. Gucken wir erstmal weiter. Dann haben wir einen schwarzen Samtsack. Einen schwarzen mit roten Schnüren. Nicht, aber ist schon Samt? Oh, irgendwas. Ein schwarzes Säckchen mit vielen roten Chips drin. Ja, die sogenannten Blutchips. Oh. Lege ich auch mal zur Seite. Und jetzt kommt ein Stapel mit Karten, den kennen wir ja. Aus den klassischen Black Stories. Und das Gute an diesem Spiel ist, wenn ihr die alle durchgespielt habt, könnt ihr auch nochmal die alten Karten nehmen. Ach so, klar, logisch, das kann man ja kombinieren. Richtig. Das ist doch mal ein super Tipp. Sind die genauso groß? Ja. Die sind größer als Skatkarten. Fällt mir zum ersten Mal auf. Ja, sind, wie viele Storys sind das? Da muss der René mal in die Anleitung gucken. Black Stories, das es Spiel. Steht aber, es steht auch in dem Beitrag, den wir dazu schon geschrieben haben bei blog.juba.de. Unter blog.juba.de gibt es einen Beitrag Black Stories. Du kannst ja mal gucken. Also es sind erstmal diese Black Stories Karten, ne, mit den Stories, so wie wir sie kennen, und dann noch Karten mit Zahlen. Es sind 100 Story-Karten und dazu 20 Zahlenkarten. 100 sogar? Ja. Ich dachte erst, ich glaube im Beitrag habe ich was von 80 geschrieben. Auf jeden Fall sind es mehr als in so einer Kartenpackung drin sind. Ne? Das kann durchaus sein, ja. Ja. Und es sind dabei auch niegelnagelneu, also es ist nur gemischt. Doch, es sind ein paar alte bei und ein paar neue. Das sieht man an einem Symbol. Ach so? Ja. Ey Stefan, du hast die Anleitung Black Stories-Fan studiert, ne? Wo ist denn das Symbol? Da. Hier war zum Beispiel, warte mal. Hier ist zum Beispiel eine Filmklappe drauf. Ja, hier auch. Halt. Ich glaube, ich habe das falsch verstanden. Das ging nicht darum, dass die Karten schon alt sind, sondern es ging darum, ob die Geschichte aus Filmen ist oder nicht. Und wenn diese Filmklappe zu sehen ist, also genau, jetzt mal, um das nochmal richtig zu sagen, wenn dieses Filmklappensymbol drauf ist, weiß man, diese Story ist eigentlich aus einem Film sozusagen. Ah, okay. Und da steht dann der Film noch erklärt sozusagen. Also es hat nichts mit den alten Dingern zu tun, weil die habt ihr ja schon zu Hause. Logisch, oder? Ja, siehst du, bei dem Film, da fällt mir gerade ein, das mit der Laser Edition, eine Black Stories Ausgabe, wo Laser Stories drin sind. Ein Leserbuch, ja. Also von euch Lesern und ihr Zuhörern. Ihr da draußen am Radio. Ja, ihr könnt nämlich auch daran mitwirken. Es geht wohl mit zügigen Schritten in die richtige Richtung. Ja, aber dazu später dann nochmal mehr. Springt noch auf den Zukunftszug auf. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, um zu Ende zu hören. Nicht umschalten. Nicht umschalten. Genau, also die Karten. Und es sind hier noch so Zahlkarten, die sind dann für eine Spielvariante. Und zu den Spielvarianten kommen wir jetzt mal. Black Stories, das Spiel, der Rabenschwarze Rätsel, Action und Mordsspaß. Für 3 bis 13 Spieler übrigens. Ja, und die Spielvarianten, die jetzt durch dieses Brettspiel dazugekommen sind, die werden gesteuert durch das Messer. Ne? Man dreht das Messer. Und wo die Messerspitze drauf zeigt nach dem Messer. Genau. Ne? Also es, man dreht das Messer und da, wo stehen bleibt, man sollte nicht zu doll drehen, sonst dreht sich das 3 Minuten. Und nachher, nee, das gefährlich ist, wenn man zu doll dreht, dann... Dass das Messer löst. Ja, genau. Und dann gibt's Tod. Dann gibt's Tod. Dann gibt's richtiges Blut. Ja. Dann gibt's richtiges Blut, nicht nur die Flecken. Nein, aber das ist natürlich nur ein... Künstlerisch sehr gut gemacht, finde ich. Ja, passt. Sehr kreativ, passt der Modus. Stil, genau. Und es ist so, also wir haben hier die Spielvarianten. Einmal irgendwie Blackjack. Nee, wir, so, das ist wie Blackjack, ne? Da geht es dann. Ja, also wir kommen jetzt mal zu den Spielvarianten. Fangen nochmal einfach. Die Symbole. Wir haben die ganz normale Spielvariante. Da wird halt Black Stories wie herkömmlich gespielt. Genau, ne? Wenn das Messer da drauf stehen bleibt, einfach dieses eine Story Karte ziehen. Genau. Und man macht das so wie. Richtig. Wie gewohnt. Dann haben wir die Spielvariante. Mit dem Koffer. Mit dem frisches Koffer. Blut. Da geht's, genau, da kommen die Blutchips zum Einsatz, weil letztendlich geht es auch darum, wer die meisten Blutchips hat. Also das Ziel des Spiels ist es letztendlich, über diese Black Stories und das Lösen der Black Stories Blutchips zu sammeln. Und wer die meisten Blutchips hat, hat gewonnen. Hat gewonnen. Und über diesen Koffer kann man sich zusätzliche Blutchips verdienen. Genau, dann dreht man nochmal und auf der Zahl. Die Kästchen, die hier auf dieser Spielscheibe sind, die haben Zahlen und dann kriegt man die entsprechende Anzahl an Blutchips. Genau. Dann Gefängnis. Das Gefängnis, das ist genau das Gegenteil. Da muss man dann beim zweiten Dreh die erdrehte Zahl zurückgeben. Menge an Blutchip zurückgeben. Genau. Was haben wir dann noch für eine Spielvariante? Black Question. Black Question, das ist das Normale. Ja, das hatten wir. Und ansonsten haben wir noch Black Pantomime. Genau, das ist, da ist eine Mumie zu sehen. Wenn man auf diesem Feld landet, dann muss der Gebieter... Sprechen verboten. Sprechen verboten, die Lösung der Karte vorspielen. Genau. Die anderen also es ist im Prinzip, ihr spielt ganz normales Spiel, nur dass ihr nicht redet, sondern... Und in dem Fall ist es ja auch so, dass man die Lösung, dass der Gebieter die Lösung vorspielt. Im anderen Fall ist es ja so, genau. Wir müssen die Lösung erraten. Aber hier spielt müssen man die auch, Lösung. Er spielt die vor und die anderen müssen sie erraten. Genau, so ist es. Das ist ganz wichtig, weil wir hatten da auch am Anfang, die Lösung muss gespielt werden. Logisch. Ja. Mit Körper, Bewegung und Grimassen. Und dann haben wir hier Black Western, Black Sketch. Sketch. Sketch. Ja. Von? Da muss zeichnen, sketchen, skizzieren. Richtig. Da muss die Lösung quasi vom Gebieter aufgezeichnet werden. Die anderen müssen erraten, was der Gebieter versucht mit Stift aber auszudrücken. Aber du darfst dann keine Worte und Zahlen malen. Ja. Das ist verboten. Richtig. Und Black 13 haben wir noch. Also Black 13, das ist eben auch wieder, da geht es wieder um das Erspielen von Chips. Ist aber auch nochmal genau in der Anleitung beschrieben. Genau, das werden wir heute nicht spielen, weil das zu umfangreich ist. Ja, nee, das ist auch schwer rüberzubringen. Ich meine das mit den Pantomimen und so, aber das kriegen wir. Genau. Das so, dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal. Als erstes gibt es 3 Blutchips für jeden. Ohohoho. Man kann das übrigens, wenn man das zu mehr spielt, ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube so 4 Teams ist, glaube ich, so die Höchstmenge, was da empfohlen ist. Und im Team können eigentlich so viele Leute sein wie... Man, ach, das muss man ja, Mann, also je nachdem, wie viele Leute ihr seid, sucht euch einfach Teams aus. Wir spielen jetzt Teams. Zu zweit. Genau. Was jetzt eigentlich. Mal eine schnelle Runde. Ja, also ich, wie gesagt, ich hatte schon mal in anderen Sendungen gesagt, dass es zu zweit auch Spaß macht, auch wenn es von den Machern nicht so propagiert wird. Man kann sehr viel Zeit damit verbringen. Ja, also man kann es durchaus auch zu zweit spielen. Ne? Genau. Also, es ist nicht zwingend eine Menschenmenge erforderlich. Ja, drei und dann legen wir mal los. Also, dann würde ich sagen. Wer fängt an? Der, ich würde laut sagen, Regel, ha, fängt der genau. an. Genau. Ich zitiere, wer die schauerlichste Todesart erzählt, darf das Spiel beginnen. Danach geht es immer reihum im Uhrzeigersinn. Okay, Stefan, dann würde ich sagen, dann fang doch einfach mal an und erzähl doch mal eine schauerliche Todesart, damit wir jetzt rausfinden, wer beginnen darf. Okay, ein Mann geht bei Rot über die Ampel und dann kommt ein LKW und dann ist er tot. Ist das schauerlich? Wenn du einen Tomaten-LKW draus gemacht hättest, dann wäre es sehr schauerlich gewesen. Ja. Gut, dann lasst mich meine Story. Die ist ja bestimmt langweilig. Nicht so actionreich wie meine. Ein Mann, warum eigentlich immer ein Mann? Also in meinem Fall muss es ein Mann sein, nichts Frauenfeindliches, weil die Person trägt eine Krawatte und fährt Rolltreppe. Ja. Und weißt du, was passiert? Sein Schnürsenkel ist offen, sieht er, und auf der Rolltreppe bückt er sich runter, um seinen Schnürsenkel zu schließen, und seine Krawatte kommt zwischen die Rolltreppe Stufe, ja. und zieht sich immer weiter rein, und der Rest ist eine echte Sauerei, wenn man dahinter steht. Ja, aber zum Glück gibt es ja Reinigungsdruck. Ja. Aber das war gut. Und übrigens, es war kein Streifenanzug, den der Mann vorher trug, aber danach war es einer. Ja. Ja. Sehr schauerlich. Du hast gewonnen. Ich habe Gänsehaut. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich drehe als erstes mal auf dem Black Stories Spielfeld. Drehe. So. Oh. Was ist das jetzt? Das ist die Messerspitze drauf. Ich schiebe ja. Seit. Es ist Black Stories Sketch. Oh. Das heißt, ich das nehme. Das ist ja. Passt ja für dich. Ja, ich nehme mir jetzt eine Karte. Lese mir schnell mal die Story durch. Black Sketch. Ich erkläre es nochmal. Du als Gebieter darfst nicht reden, sondern musst die Lösung und die Antworten auf die Fragen des Ratevolkes durch Zeichnen darstellen. Natürlich darfst du keine Worte oder Zahlen zeichnen. Das heißt, ich muss dir Fragen stellen und du musst dann das aufzeichnen. Okay, pass auf. Nein, nicht vorlesen, oder? Doch, ich muss den. Achso, okay. Nee, okay, Stefan, dann sag mal die Lösung. Ja, alles klar. Also, Verwirrte Fee heißt die Geschichte. Und in der Geschichte geht es um Folgendes. Esther beging eine schwere Straftat nach der anderen. Die Polizei war vollkommen ratlos. Die beging eine Straftat nach der anderen. Und die Frage ist jetzt wieder, warum? Und das versuche warum ich. Warum war die Polizei völlig. Ja. Ja, warum war die Polizei völlig ratlos? Ich muss mir noch mal kurz die Lösung durchlesen. Okay. Okay. Okay. Also. Die Polizei war völlig ratlos, weil sie immer wieder verhaftet wurde und bestraft wurde und dann trotzdem weitergemacht hat. Du darfst nicht mit mir reden, du musst es aufmachen. Nee, ja oder nein kann ich ja wohl sagen. Also die Frage ist jetzt, du musst jetzt rausfinden, ja warum? Was du darfst nur reden, wenn das Ratevolk gar nicht mehr weiterkommt. Okay. Dann. Achso, dann versuche ich mal. Nee, du musst, okay, kannst erstmal einen Lösungsansatz zeichnen. Genau, ich zeichne dir mal etwas auf. Ja? Ich spreche mal dazu, damit die Leute, oder du sagst, was genau. Du auf der Seite siehst. Also, René hat jetzt ein Herz gemalt und eine Figur. Eine Frau, weil der hat einen Rock an. Und. Ah ja. Also, wir haben jetzt zwei: einen Mann und eine Frau und ein Herz dazwischen. Alles klar. Und der Mann, hinter dem Mann sind so Gitterstreben, woraus ich schließe, dass der wahrscheinlich im Gefängnis sitzt. Und die Frau scheint unsterblich verknallt in ihn zu sein. Sehr gut. Sehr gut. Und wahrscheinlich ist die immer wieder. Jetzt, was hat er jetzt gemalt? Ah, jetzt vergrößert er einen Ausschnitt. Ich versuche dir eine Information zu dem Mann hier aufzuzeichnen. Ach so, der sitzt nicht im Gefängnis, sondern der bewacht das Gefängnis. Ja, kann man so sagen. Er ist ein Gefängniswärter. Zum Beispiel, genau. Na, zum Beispiel? Ja. Ja, okay. Also die Frau ist in einen Gefängniswärter verknallt, verliebt und geht deshalb immer ins Gefängnis. Aber man darf ja so eigentlich nicht ins Gefängnis. Deshalb begeht sie ständig Straftaten wahrscheinlich. Sehr gut, sehr gut. Also es ist es im Groben und Ganzen. Wir kürzen das mal hier an der Stelle ab, damit es nicht zu lange ist. Ist ja nur eine Vorstellung des Spiels. Also genau so ist es. Und jetzt kommt die richtige Lösung, wie sie auf der Karte steht. Die gute Fee Esther, die nie damit gegeizt hatte, großzügige Wünsche zu erfüllen, hatte sich in einen Menschen verliebt. Dieser Mann arbeitete in einem Gefängnis. Um ihm nahe zu sein, ließ sich Esther immer wieder zu Straftaten hinreißen, die sie ins Gefängnis brachten. Damit sie bei ihm ist. Genau. Ja, was sehr gut. Lieber alles anstellen kann mit einem. Also es ist mit dem Zeichnen. Das war gut. Das war wahrscheinlich auch eine gute Story dafür. Gut geeignet. Ja. Kommt ja immer dann drauf an, was für Symbole man zeigen kann. Und was kriege ich jetzt für Chips? Ach, genau. Sieben Chips. Sieben Chips stehen jetzt hier zu warten. Dadurch, dass du alleine bist, kriegst du natürlich alle sieben Chips. Na, ein Glück. Eins, zwei, drei. Da steht es jetzt 10-3 für mich. 4, 5, 6, 7, das hast du ja schon ausgerechnet, bevor ich die Chips hingelegt hatte. Ja, normalerweise ist es so, man würde dann ja, weil die anderen ja raten zusammen, die anderen Teams versuchen zusammen die Lösung zu finden. Mhm. Und dann verteilt der Gebieter quasi an die Leute genau. die Chips so, wie er das Gefühl hatte, dass sie geraten haben. Richtig, also wenn einer sich gar nicht beteiligt hat, hat er unter Umständen dann keine Chips, genau. wie er dazu kriegt. Genau. Ja, sehr schön. Gut. Das war die gezeichnete Black Story. Gut, aber dann würde ich sagen... Jetzt in Uhrzeigersinn geht's weiter. Ja, dadurch, dass wir nur zwei sind, ist es eigentlich wurscht. Ja. Also ich drehe jetzt mal. Ja. Und das Messer, die Messerspitze bleibt stehen. Oh, auf dem Koffer. Auf dem Koffer. Was war das? Nochmal ich darf drehen. Nochmal drehen. Dann drehen nochmal. Die Zahl, die dann kommt, die darf ich mir nehmen an Chips. Dreh nochmal. Das ist genau zwischen 0 und Kippe. 6. Das ist genau auf der Linie. Was ist denn in so einem Fall? Aber hier, das Schwarze zeigt hier auf das... Ich drehe nochmal, ich bin ja nicht so. Und 3. Okay, auf der 3 bleibt stehen. Hier nochmal 3. Damit steht es 13 zu 3. Das kannst du gar nicht mehr sehen. Sehr gut ausgerechnet. Da so. Habe ich ja schon fast gewonnen. Dann wäre ich jetzt dran wieder. Ja, ne? Stimmt, richtig. Ja. So, ich bin auf dem Gefängnis. Und das Gefängnis hieß ja, wenn ich nochmal drehe, die muss ich abgeben. Hoffentlich wird es die 0. Ah, 3. Und ich habe genau 3. Damit. Ja, 3 Blue Chips gehen zurück in den Sack. Ja, und nicht zu mir. Stefan, du bist dran? Ich bin dran. Und wir haben... Ah, Pantomime heißt oh, das. Oh, jetzt gibt's Action. Jetzt wird Stefan hier muss ich das auch noch körperlich machen? Aktiv werden. Ja, erklär nochmal. Ich suche mir schon mal eine Story aus. Also, Stefan wird jetzt eine Story raussuchen, liest sich mal kurz die Lösung und die Aufgabe durch und wird dann pantomimisch den Mordfall darstellen, sodass ich ihn hier wiedergeben kann. Stefan, the stage is yours. Du kannst ja alles, du kannst den kompletten Raum verwenden. Tob dich aus, lass dich richtig. Vielleicht die Möbel erstmal raus. Es empfiehlt sich vielleicht sogar, das als Ersatz für darstellendes Spiel in der Schule zu verwenden. Mhm. Ja, Stefan, liest noch, ich zähle meine Blue Chips. Das ist, ich habe 0. Stefan hat einen riesigen Berg. Das Säckchen gibt noch eine Menge an Blue Chips her. Stefan hat die Story verstanden. Ja. Dann würde ich mich freuen, wenn du uns die vielleicht erstmal vorliest. Die Story, okay. Nasses Grab. Ha? Die Einbrecher schleppen den gepanzerten Tresor in den Lift. Sie wollen ihn später in Ruhe knacken. Als sie den Liftknopf drücken, ertrinken sie alle. Warum? Okay. Mal kann ich dir zeigen, die Vorderseite. So, Stefan überlegt jetzt, an welcher Stelle er anfängt, mir etwas vorzuspielen. Also die Fallen als mit Tipp einem Lift. Schon mal, das ist auch aus einem Film. Ah ja, okay, ist aus einem Film. Den ich nicht geguckt habe. Du kannst dir mal vorspielen, an welchem Ort sich der Fahrstuhl befindet. An welchem Ort? Ja, das wäre jetzt, war jetzt interessant. Okay. So, Stefan erhebt sich. Ach, meine Füße sind eingeschlafen. Stefan, achso, deswegen mit schlafenden Füßen spielst du jetzt. Genau, das hat aber nichts mit der Story zu tun. Also, der Ort ist folgender. Stefan stellt sich in Pose, steht jetzt seitlich und ich glaube, das soll Angeln sein. Wirfst du Golf spielen? Ist es eine Sportart, die du gerade vorgespielt hast? Du hast, Stefan hat mit den Armen so, also es sah aus, als wenn jemand, der noch nie geangelt hat, angelt. Oder hast, als wenn er an was kurbelt, als wenn er an irgendwas dreht. Ich habe hier was in der Stefan Hand. Stefan hat irgendwas in der Hand, genau. So, mit beiden Händen hält er es fest und jetzt hinter den Körper und er zieht immer an irgendwas. Du ziehst an irgendwas, ne? Ich zieh nicht. Nee, ach, ich weiß, was er macht. Es soll Rudern sein. Du hast ein Paddel in der Hand. Du, aber du paddelst irgendwas. Du hast dich mit irgendwas abgestützt. Du hast da beide Hände. Hast du wolltest du, ja jetzt, was wolltest du genau wissen? Den Ort. Richtig. Dass du den Ort vormachst. Ich mache. Diese Tätigkeit. Müsstest du schon wissen? Du ziehst an was oder was? Also, Stefan macht mit den Armen. Ja, du schaukelst mit den Armen einmal so. So würde ich Golf spielen, wenn ich noch nie einen Golfschläger in der Hand gehabt hätte. Ist schwierig. Also, es kann ein bisschen länger. Ein anderer Ort vielleicht? Kann man den Ort noch. Bist du eine Person eben an dem Ort gewesen? Jetzt hast du gerade wie jemand, wie hier so ein Ghetto-Typ, komm mal rüber, gerade so eine Winkbewegung. Ah. Ich glaube, Stefan braucht seine Tabletten. Nee, du, was ist das für ein Ort, ein Stadion oder was? Nein. Fangen wir erstmal mit dem Land an. Ach, das ist ein Land. So führen sich nur Italiener auf. Korrekt. So, und jetzt die Stadt in Italien? Ach Mensch, Venedig. Richtig. Woran hast du es jetzt erkannt? Ich habe doch gesagt, du ruderst. Hättest du doch gesagt, du ruderst. Ich wollte gerade sagen, nicht in eine Gondel. Das war doch eine Gondel. Rudert man mit einer Gondel? Na, du hast dich so abgestoßen, habe ich doch auch gesagt. Richtig. Nur, Stefan, man hält den Stab mit beiden Händen fest. Habe ich doch. Na, du hast... Ah, okay, alles klar. Stefan ist noch nie Gondel gefahren. Aber Stefan befindet sich in Venedig. Genau. Und du bist jetzt schon ganz dicht dran. Und da sind doch bestimmt... da ist ja viel Wasser, ne? Kann das sein, die Häuser stehen noch im Wasser, ist es so? Richtig. Dass der Tresor so schwer war, dass er quasi den Fahrstuhl... Kannst du mal... das, was zum Ertrinken, die sind ertrunken, was zum Ertrunken geführt hat, dieses Stückchen mir vorspielen irgendwie. Von in den Fahrstuhl rein. In den Fahrstuhl rein und dann Knopf drücken und ertrinken. Dazwischen fehlt ja ein Stückchen. Also der Fahrstuhl kann nur abgestürzt sein. Das ist schon mal richtig, aber warum? Das würde ich mir mal gerne angucken jetzt. Ja, wie macht man sowas? Stefan, steht du mit einer Schauspielerposition? Und besoffen. Stefan hat. Es schwankt irgendwas, wackelt irgendwas. Mann. Stefan läuft, als wenn er einen getrunken hat, der gerade. Oder Mann. Stolpert. Das geht dir natürlich nicht. Also sind deine Füße müssten im Wasser sein. So ungefähr kann man sagen. Im Fahrstuhl stand schon Wasser? Nein. Die Fingergeste war wie, genau so ist es, die er gezeigt hat. Und letztendlich war ein Nein rausgekommen. Wo ist denn der Fahrstuhl? Zeig's mir mal, wo der Fahrstuhl ist. Wo der Fahrstuhl ist? In Venedig. Wie soll ich denn jetzt? Ja, aber wo in Venedig? Na, in einem Haus mit 100... Aber hier, guck mal, ein Haus hätte so zeigen können. Es ist kein normales Haus. Ein viereckiges Haus. Hochhäuser gibt's da nicht. Stefan zeigt gerade einen Quader, einen großen. Ein fünf... Jetzt hat er sowas wie einen Baum mit den Fingern gezeigt. Nein. Oder eine Frau von der Seite. Nach oben. Eine Kirche oder irgendwas. Nee, jetzt wie ein Fernglas. Stefan guckt mit einem Fernglas nach oben. Du guckst nach oben. Mit einem Fernglas, mit einem Fernrohr. Mit einem Fernrohr guckst du irgendwo hoch. Ah, ein Planetarium oder was? Ja, was guckt man da? Sterne. Richtig, und? Fünf-Sterne-Hotel. Ein Hotel, genau. Ein Hotel. Ach, ein Fünf-Sterne-Hotel. Hast du gerade gezeigt. Und jetzt dann? Das Fünf-Sterne-Hotel, da ist der Fahrstuhl. Warum ist der abgestürzt? Weil da nicht so viele Leute rein dürfen. Warum ist er, zeig mal, warum er abgestürzt ist. Da war einer zu schwer. Ja, ist ja klar. Der Tresor war schwer. Ja. Fahrstuhl ist abgestürzt. Aber warum? Genau, warum? Zeig mir doch mal, warum. Du stehst auf der Karte, du kannst es mir noch vorspielen. Habe ich doch schon gemacht. Oh, ist das schön. Ich werde, glaube ich, mal Regisseur, so an der Theaterbühne. Ja. Komm, Stefan, lass es raus. Ja, du bist getorkelt. Du bist das hier lang getorkelt. Meine Füße, was ist denn mit Füßen? Ah, die waren schwer. Nein, die sind nicht schwer. Eingeschlafen waren sie vorhin. Mach nochmal mit deinen Füßen, damit ich nochmal ganz genau hingucken kann. Was machen deine Füße? Die sind... das kann man hier nicht so gut machen. Die sind schaukelt, die sind schwach, die sind... Nein. Du musst dir jetzt vorstellen, dass sie weg sind. Ach, die Füße sind weg? Ja. Ach, warum? Die bleiben stecken. Bleiben kleben. Nee, nicht bleiben kleben, stecken. Die bleiben im Fahrstuhl stecken, die Füße. Sag ich im Fahrstuhl. Ach, da. Ich will jetzt sagen, warum stürzt der Fahrstuhl ab? Ach so, weil die Füße stecken bleiben. Da ist Modder oder was? Ja, so in etwa kann man sagen. Morast. Morscher Boden. Das Hotel befindet sich auf einem morschen Boden. Ah, okay. Und der Fahrstuhl ist wetterschwach. Ach, und deswegen stürzt der Fahrstuhl ab und ins Wasser durch. Der Gnadenstoß ja. Für den Fahrstuhl. Aber Venedig habe ich erraten. Ja, na, mit Riesenhilfe. Hättest du nicht so komisch gegondeliert, dann... Also hier nochmal die Lösung zu dieser Story. Der Tresor steht in einem morschen Palazzo in Venedig. Der Lift ist altersschwach. Durch das Gewicht des Tresors stürzt der Lift hinab und durchbricht den Fußboden. Da der Palazzo über dem Wasser gebaut ist, erleiden die Einbrecher einen feuchten Tod. Ja. Okay. Und aus welchem Film? Steht das auch drauf? Ja. Ach echt? Nee, weiß jetzt ich nicht. Jetzt bin ich gespannt. Es ist ein sehr aktueller Film. Echt? Fast aktuell. Oh, jetzt verrätst du mir bestimmt irgendwie. Achtung, Spoiler. Nee, verrat mal. Mein Name ist Bond. Echt? Casino Royale. Echt? Ja. Und die habe ich aber. Soll ich die Erklärung noch vorlesen? Ja, mach mal. Angeregt durch eine James-Bond-Szene aus dem Film Casino Royale. Darin stürzt ein baufälliger venezianischer Palazzo in das Wasser des Canal Grande. Canal Grande. Hm. Jetzt kann James Bond seine Schwimmkünste unter Beweis stellen. Nach Meinung des Regisseurs zeigt der Film die härtesten Szenen, die je in einem Bond-Film zu sehen waren. Ja. An, 2006 wurde der Film. Sehr aktuell. Ja, nee, sehr schön. Also, ja. Wir werden jetzt an der Stelle mal Schluss machen. Ja, ich habe Haushoch gewonnen. Ja, wie viel Schatz hast du? Du kriegst ja jetzt 7 zurück, ne? Achso, nicht von dir. Nee, ich krieg aus dem Sack. Ich krieg aus dem Sack. Ich habe 13, ne? Ja, ich habe 7. Also hast du 6 mehr, hast gewonnen. Ja. Ja. Also ihr seht, ich bin der Sieger. In der großen Runde ist es garantiert sehr unterhaltsam, auch zu zweit, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit dazu nimmt. Wir wollten euch das ja an der Stelle einfach mal kurz vorstellen. Damit ihr einen Eindruck habt. Damit ihr einen Eindruck davon habt, ja. Was macht ihr jetzt, wenn ihr unbedingt das Spiel haben wollt? Ja, weiß ich nicht. In den Laden gehen und kaufen. Ich glaube, es ist vergriffen. Ja, wir können das sagen. Das Spiel ist so heiß begehrt, das ging weg wie warme Semmeln. Ja, die erste Auflage ist, glaube ich, schon komplett raus. Genau. Ja. Zu Recht, wie ich finde. Ja, man hat ja die Möglichkeit, wenn man jetzt überhaupt erstmal mit Black Stories einsteigen will, erstmal die Karten spielen. Das Kartenspiel, so lange, bis man an das Brettspiel kommt. Und wenn ihr ein Kartenspiel haben wollt, dann könnt ihr euch vertrauensvoll an uns wenden, ja. Aber nicht ohne Gegenleistung. Ihr müsst uns nämlich eine Black Story schicken, eure Black Story. Denkt euch selber irgendeine Geschichte aus. Ihr habt jetzt eben gehört, wie so eine Story ungefähr aufgebaut sein müsste. Ihr könnt auch die anderen Black Stories Folgen einfach nochmal anhören, wenn ihr die nicht kennt. Und ja, dann schickt uns eure Black Story und wenn ihr hier gesendet werdet, dann gewinnt ihr ein Kartenspiel. Und was kann noch passieren, wenn man uns eine Story schickt? Dass ihr möglicherweise in die Leseredition kommt? Genau. Das heißt, eure Story abgedruckt auf einer dieser großen Black Stories Karten, ja, das ist doch eine tolle Sache. Auf jeden Fall. 50 Stück, glaube ich, sollen es werden. 50 Karten. Das heißt, 50 Leser und Zuhörer haben die Chance, ihre Geschichte abgedruckt zu sehen. Ja, da würde ich mich ranhalten. Ja, schon mal. Dann sagt einfach nochmal die Kontaktmöglichkeiten. Ja, ihr könnt eine Mail schreiben an blog@juber.de. Genau. Beziehungsweise an blackstories@mosesverlag.de. Die, wie es genau geschrieben wird, seht ihr nochmal im Blog. Oder ihr nutzt einfach die Kommentarfunktion. Na, da nicht die Black Story. Da nicht die Black Story. Nee, in dem Fall nicht. ja, ein oder anrufen nützt ja auch nichts in dem Fall. Doch. Ja? Doch, natürlich. Dann anrufen, können wir die sogar vorspielen. Anrufen wäre natürlich sehr schön. Das hat man noch gar nicht. Das, genau, dann könnten wir sie vorspielen. Den Anrufbeantworter höre, dann in dem Fall hört den ja nur einer von uns immer ab. Und derjenige wir wird dann schon dafür sorgen, dass der andere die Story nicht hört. Ja, und wie gesagt, dann würden wir das mal mit euch spielen. Ihr könnt natürlich auch ein Black Stories Kartenspiel gewinnen, wenn wir die Black Stories mit euch zusammen aufzeichnen. Ja. Haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesagt. Geht aber nur hier um Berlin herum. Genau. In und um Berlin. Ja, müssen wir mal gucken. Schreibt uns einfach an und mal schauen. Ja. Wenn man da hinkommt, können wir uns das ja überlegen. Und wie immer der Hinweis in jeder Folge, natürlich komplett müsst ihr uns die Storys schicken. Also auch mit Lösung. Ja, und ganz wichtig. Mit euren richtigen Kontaktdaten, weil wir hatten schon Fälle, wo wir die Leute ja nicht mehr erreicht haben. Schade. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Das war mal eine etwas längere Ausgabe. Aber es war eine sehr interessante, weil ihr habt das Black Stories Brettspiel kennengelernt. Und ich habe es zum ersten Mal gespielt. Ja, siehst du. Gut. War doch lustig. Dann werden wir hier noch ein paar Runden das Messer drehen. Ja. Wir werden die Messer jetzt schärfen und dann geht's los. Ja, und ihr hört uns in einem Monat wieder. Mit Wie immer. Einer neuen Ausgabe und ich denke, in der nächsten Folge werden wir mal wieder eine Leserstory spielen. Auf jeden Fall. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Spaß jetzt mit dem Black Stories. Tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de. Jeden Monat neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Komm, wir nehmen noch ein paar Blutchips. Ja. Ey, Miguel, lass mir auch nicht. Nein, das sind meine, ich habe gewonnen. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.